1. Es ist ein glaubwürdig Aussage, das jemand, der das Amt eines Bischofs anstrebt, ein Ehrenvollen bedeutend auf Gebühr nimmt. 2. Ein Bischof muss daher einen tadellosen Charakter besitzen, seine Ehefrau true sein soe Besonnenheit, Selbstbeherrschung und Anstand segen. Zudem sollte er gastfreundlich sein und die Verhigkeit besitzen, ander zu unterweisen. 3. Er darf weder dem Alkohol verfallen noch zu gewalttätig keet negen, stattdessen soll gutig und friedfertig auftreten und frei von Habgier sein. For, des ist erforderlich, dass sein eigene Familie während Wertungsbewusst wird und sein Kinder dazu erzieht, im IT Respekt und Gehorsam zu begegnen. 5. Denn wenn jemand nicht in der Lage ist, seinen eigenen Haushalt zu leiten, wie konnte dann die Verantwortung für die Gemin Gott zu übernehmen? 6. Sollte kein neu bekehrter Christ sein, damit nicht überheblich werden der Dirch derselben Verteilung verfolgt wie der Teufel. 7. Darüber hinaus muss er bei außenstehenden einen guten Ruf geniessen, nicht in Verif zu geraten oder in die Falle des Teufels zu tappen. 8. Ebenso müssen Diakon charakterfest und aufrichtig sein, dürfen nicht übermäßig viel Wein trinken und kein unerlichen Gewinn anstreben. 9. Sie sollen die Chefen Wahrheiten des Glaubens bewähren und debestets ein reines Gewissen behalten. 10. Bever Sie ihren Dienst antreten, müssen Sie eine Prüfung unterzogen werden, nur wenn Sie sich als untadelig erweisen, dürfen Sie als Diakon tätig sein. 11. Auch die Frauen in diesen Positionen müssen würdevoll auftreten, dürfen kein Verliumdungen verbreiten, sondern sollen besonnen und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. 12. Diakon sollen ihre Ehefrau true bleiben und ihr Kinder so ihren gesamten Haushalt vorbildlich führen. 13. Wer seinen Dienst pflichtbewusst erfüllt, erlangt der Dirch ein Gichtet Stellung und gewinnt groß Zuversicht in seinem Glauben an Christus Jesus. 14. ICH Schreib dir dies Anweisungen in der Hoffnung, dass ICH dich schon bald persönlich besuchen kann. 15. Sollte sich mein Ankunft jedoch versagen, deinen die Seilen dazu, dass du weißt, wie man sich im Hause Gottes verhalten muss, welst die Gemin des lebendigen Gottes und das Fundament der Wahrheit ist. 16. Unbestreitbar bedeutsam ist das Geheimnis unseres Glaubens, a word als Mensch offenbart, durch den Geist gerechtfertigt, den Engel gesät, unter den Wolken bekundigt, in der Welt geglaubt und schließlich in Herrlichkeit aufgenommen.